um sich die beschmutzten Hände mit einem schon teilweise verbrauchten Stück zitronenduftender Barrington-Seife zu waschen, an dem noch Papier klebte, gekauft 13 Stunden vorher zum Preis von 4 Pence und noch unbezahlt, in frischem, kaltem, nimmer sich änderndem, immer sich änderndem Wasser. Und sie, Gesicht und Hände, in einem langen, rotgesäumten, ungebleichten Leinenhandtuch abzutrocknen, das über einem hölzernen Drehroller hing. Was gab Stephen als Grund für seine Ablehnung von Blooms Anerbieten an? Dass er wasserscheu war, dass er den partiellen Kontakt mit kaltem Wasser durch die Immersion ebenso hasste wie den totalen durch Submersion, infolge wessen sein letztes Bad auch im Monat Oktober des vergangenen Jahres stattgefunden hatte, dass ihm die wasserähnlichen Substanzen Glas und Kristall unangenehm waren, dass er Wässrigkeiten in Gedanken und Sprache misstraute. Was hinderte Bloom daran, Stephen Ratschläge in Bezug auf Hygiene und Prophylaxe zu erteilen, wozu noch Anregungen zum vorherigen Benetzen des Kopfes sowie zur Muskelkontraktion bei raschem Bespritzen des Gesichts und des Nackens und der thoraktischen und epigastrischen Region im Falle eines See- oder Flussbades hätte kommen sollen, da die gegenüber Kälte empfindlichsten Teile der menschlichen Anatomie, ja Genick, Magen und Fußwölbung bzw. Sohle waren. Die Unvereinbarkeit der Wässrigkeit mit der erratischen Ursprünglichkeit des Genies. Welche Eigenschaften seines Gastes erschienen dem Gastgeber als besonders ausgeprägt? Selbstvertrauen, eine demgemäße und zugleich entgegengesetzte Kraft des Sich-Gehen-Lassens und des Sich-Wiederfangens. Welches begleitende Phänomen ereignete sich in dem Gefäß voll Flüssigkeit infolge der Einwirkung des Feuers? Das Phänomen des Siedens. Angefacht von einem konstanten Luftzug zwischen der Küche und dem Kaminrauchfang, wurde das Feuer von dem gebündelten vorentzündlichen hölzernen Brennmaterial den polyedrischen Massen bituminöser Kohle mitgeteilt und ließ allmählich die Temperatur des Wassers vom Normal bis zum Siedepunkt steigen, welcher Temperaturanstieg sich als das Ergebnis eines Verbrauchs von 72 Thermaleinheiten ausdrücken ließ, die benötigt wurden, um 1 Pfund Wasser von 50 auf 212 Grad Fahrenheit zu bringen. Was kündigte die Vollendung dieses Temperaturanstiegs an? Ein doppelter, zu beiden Seiten gleichzeitig unter dem Kesseldeckel hervordringender, sichelförmiger Strahl Wasserdampf. Zu welchem persönlichen Zweck hätte Bloom das solche Art zum Kochen gebrachte Wasser verwenden können? Um sich zu rasieren. Welche Vorteile vermittelte eine Rasur am Abend? Einen weicheren Bart. Einen weicheren Pinsel, wenn man denselben absichtlich von Rasur zu Rasur im agglutinierten Seifenschaum beließ. Eine weichere Haut, wenn man unerwarteterweise an abgelegenen Orten zu ungewöhnlichen Stunden weiblichen Bekannten begegnete. Ruhiges Nachdenken über den Lauf des Tages. Ein Gefühl größerer Sauberkeit, wenn man nach einem frischeren Schlaf erwachte, da die morgendlichen Geräusche, Vorahnungen und Beunruhigungen, eine klappernde Milchkanne, das zweimalige Klopfen eines Postboten, eine gelesene, beim Einseifen wieder gelesene Zeitung, ein Wiedereinseifen derselben Stelle, ein Schock, ein Stoß, ein schlecht gedachter, nichtig flacher, richtiger Stuss zu beschleunigtem Rasieren führen konnten und zu einem Schnitt, auf welchem das präzis geschnittene, befeuchtete und applizierte Pflaster dann besser haftete, was zu bewirken war. Warum störte ihn das Fehlen von Licht weniger als das Vorhandensein von Lärm? Aufgrund der Sicherheit des Tastsinns in seiner festen, vollen, männlichen, weiblichen, passiven, aktiven Hand. Welche auf der Schondecke des Schrankes liegenden Gegenstände erregten seine Aufmerksamkeit? 4 polygonale Fragmente zweier zerrissener, scharlachroter Wettscheine, nummeriert 887, 886. Welche Erinnerungen furchten zeitweilig seine Stirn? Erinnerungen an Koinzidenzen, in welchen sich, die Wahrheit wunderlicher als alle Erfindung, das Ergebnis im Flachhindernisrennen um den Goldpokal vorabgezeichnet hatte, dessen offizielles und definitives Resultat er sodann im Evening Telegraph gelesen, letzte rosa Ausgabe, in der Kutscherkneipe an der Budbridge.

Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 17 Ithaka. Mit Dietmar Bär als Leopold Blum und Jens Harzer als Stephen Dedalus. Ton Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.